mit dem Kirchenmusiker Gustav Gunsenheimer, Kirchenmusikdirektor und Kantor der Lukaskirche in Schweinfurt. Wir hören von ihm das Konzert Nummer 1 für Klavier, Pauken und Streichorchester mit Sabine Spart, Dimitri Nedjelew und den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt unter der Leitung von Oliver Weder. Thank you. Konzert Nummer 1 für Klavier, Pauken und Streichorchester von Gustav Gunsenheimer. Wir hörten Sabine Spath Klavier, Dmitri Nedjelew Pauken, Oliver Weder dirigierte die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt. Ernst Ueckermann ist unser nächster Komponist. Als Pianist von hohem Rang hat er sich fast ausschließlich der neuen Musik gewidmet und viel Kammermusik geschrieben und auch selbst aufgeführt. Wie hier zusammen mit Elisabeth Grimm, der Sopranistin, den japanischen Liederzyklus. Thank you. Der japanische Liederzyklus von Ernst Ueckermann, der Komponist hier auch am Klavier zu erleben. Die Sopranistin war Elisabeth Grimm. Das ist das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Und da widmen wir uns jetzt Helmut Bieler. Gebürtig aus Gersfeld, unter anderem in Bayreuth, in Nürnberg und München tätig. Helmut Bieler wurde mit dem Kulturförderpreis der Stadt Nürnberg und dem Friedrich-Bauer-Preis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste ausgezeichnet. Kammermusik von ihm jetzt, und zwar Musik für fünf, heißt sein Quintett für Bläser. Das sind hier Karl Kolbinger, Kurt Richter, Eduard Brunner, Kurt Kalmus und Max Hecker. Thank you.

Karl Kolbinger, Fagott, Kurt Richter, Horn, Eduard Brunner, Klarinette, Kurt Kalmus, Oboe und Max Hecker, Flöte. Sie präsentierten das Quintett von Helmut Bieler mit dem Titel Musik für fünf. Mit Herbert Fromm machen wir weiter hier im Concerto Bavarese. Als Sohn eines Weingroßhändlers wurde er 1905 in Kitzingen in eine überaus musikaffine Familie hineingeboren. Nach seinen Studien lernte er Paul Hindemith kennen. Die beiden verband eine enge künstlerische Zusammenarbeit. Wir hören jetzt von Herbert Fromm die Sonate für Klavier nach einer sephardischen Hymne. Kolja Lessing präsentiert sie hier am Klavier. Thank you. Thank you. Kolja Lessing mit der Sonate für Klavier nach einer sephardischen Hymne, das Ganze komponiert von Herbert Fromm. Hier in dieser Nacht auf Mittwoch, da kommen wir jetzt zu den Reflexionen. So heißen die drei Fantasien von Klaus Kühnel. Die drei Fantasien über B-A-C-H für 20 Streicher. Die drei Sätze heißen Ruhe und Bewegung, gefolgt von Zeiträume im Traumdickicht. Und zum Schluss, der dritte Satz heißt dann Rückkehr. Wir hören die Academia Sancta Catarina unter der Leitung von Werner Andreas Albert. Thank you. Die Academia Sancta Catharina unter Werner Andreas Albert mit den Reflexionen, den drei Fantasien über BACH für 20 Streicher von Klaus Kühnel. Nun noch zu Wolfram Graf hier im Concerto Bavarese. Wolfram Graf, der an der Bayreuther Hochschule für evangelische Kirchenmusik Komposition lehrt und gemeinsam mit Helmut Bieler die Reihe Zeit für neue Musik in Bayreuth eine Zeit lang mitorganisierte. Von Wolfram Graf die Suite Symphonique für Flöte und Klavier. Das sind hier Martin Seel, Flöte, Altflöte und Piccolo spielte hier in diesem Stück, am Klavier Chie Honda. Thank you. Martin Seel an den Flöten und Chie Honda Klavier mit der Suite Symphonique von Wolfram Graf.